Ja, also eben gerade habe ich eine CD gefunden im Schrank. Das ist eine CD, die ich vor über 10 Jahren gemacht habe. Und zwar für Lola, da war ich in Köln und auch länger weg. Und dann dachte ich mir, so wie ich dir jetzt auch manchmal Geschichten vorlese und du die hier auf deinem Radio Franka hören kannst, hatte ich damals zu Lola eine CD gemacht mit Märchen, die ich gelesen habe und ein paar Aufnahmen, die ich früher schon mal gemacht habe. Und eine Auswahl dieser Märchen und ein, zwei Lieder, die habe ich dir hier auf dein Radio gestellt. Viel Spaß beim Hören.